ist der Tag, wo jeder sich erfreuen mag. Dies ist der frohe Glanz der Königin Geburtsfeststunden. Die Polen, Sachsen und uns ganz in Größe, Lust und Glück erfunden. Mein Ölbaum kriegt so Saft als fetten Raum, er zeigt noch keine Falbeblätter. Mich schreckt kein Sturm,